You know, people always say, Wisst ihr, Leute sagen immer, if you live in sin, then the anointing of God will not flow through. Wenn du in Sünde lebst, wird die Salbung Gottes nicht durch dich fließen. That's not true. Das stimmt nicht. You will always have what your heart believes. A life with Jesus is light. What you do not see with your natural eyes is much more real than the natural world around you. Remember, your future already began. Hallo Freunde. I'm gonna confess my sin to you. Ich bekenne euch meine Sünden. I had been serving Jesus for quite a long time. Ich diene Jesus schon seit einiger Zeit. I've been planting churches. Ich habe Gemeinden gegründet. Casting out demons. Dämonen ausgetrieben. Healing the sick. Kranke geheilt. Leading hundreds of people. Hunderte von Personen geleitet. And living in sin while I did all that. Und in Sünde gelebt, während ich das alles getan habe. You know, people always say, Menschen sagen immer, if you live in sin, then the anointing of God will not flow through. Wenn du in Sünde lebst, dann fließt die Salbung Gottes nicht durch dich. That's not true. Das stimmt nicht. The gifts of God are without repentance. Die Gaben Gottes wirken auch ohne Buße. One day, eines Tages I was going to bed at night, ging ich abends ins Bett. And I like to read my Bible before I go to bed. Ich lese gerne meine Bibel, bevor ich ins Bett gehe. I like to focus on God before I go to sleep. It's just something I like to do. Ich fokussiere mich gerne auf Gott, bevor ich einschlafe. Das liebe ich. And out of nowhere, God spoke to me. Aus dem Nirgendwo sprach Gott zu mir. Reinhard, you are sinning constantly. Reinhard, du sündigst ständig. Stop living in sin. Hör auf, in Sünde zu leben. Can you imagine what a shock that was for me? Kannst du dir vorstellen, was das für ein Schock für mich war? I mean, there I was serving God. Da war ich nun und diente Gott. Thinking I'm doing the best to love and serve him. In der Meinung, das Beste zu tun, um ihn zu lieben, ihm zu dienen. And then he says to me, you're living in sin. Dann sagt er zu mir, du lebst in Sünde. I tried to figure out what he meant. Ich versuchte herauszufinden, was er meinte. I love my wife. I don't have another woman. Ich liebe meine Frau. Ich habe keine andere Frau. I'm not stealing money from anybody. Ich stehle Geld von niemandem. I'm not living a life of lying and cheating. Ich lebe kein Leben in Lüge und Betrügereien. Here's what the Lord said to me. Der Herr sagte zu mir. You constantly live worrying, and worrying is sin. Therefore, you live in sin. Du lebst in ständiger Sorge und in Sorge zu leben ist Sünde. Deshalb lebst du in Sünde. This really took me by surprise. Das hat mich wirklich überrascht. And then he asked me to look at Philippians chapter 4 and verse 6 and study it carefully. Dann bat er mich, Philipper 4, Vers 6 anzuschauen und zu studieren. Verse 6 says this. Vers 6 sagt folgendes. Be anxious for nothing. Sorgt euch um nichts. And as I looked this up in the original Greek language of the New Testament, als ich das im Originalgriechischen im Neuen Testament nachschlug, here's what I found. Fand ich folgendes. It is written in the grammatical tense. Es ist in einer grammatischen Zeit geschrieben. In a way that it's not a good idea or a suggestion, but a commandment of God. Auf eine Art, dass es nicht eine gute Idee oder ein Vorschlag ist, sondern ein Befehl Gottes. So in other words, God is saying, I command you, never worry about anything. In anderen Worten sagt Gott, ich befehle dir, sorge dich um nichts, niemals. And the word nothing actually means nothing. Und das Wort nichts bedeutet wirklich nichts. Ah, Reinhard, that's not so easy. Ah, Reinhard, das ist nicht so leicht. Well, once I understood that I live in sin, I changed things. Nun, da ich verstanden habe, dass ich in Sünde lebe, habe ich Dinge geändert. See, I used to worry about. Ich sorgte mich um meine Zukunft. I used to worry about things in the ministry and serving Jesus. Ich machte mir Sorgen über Dinge im Dienst der Jesu. I used to worry what other people think and say about me. Ich sorgte mich darüber, was andere Menschen über mich sagten und dachten. I used to worry about my son. Ich machte mir Sorgen über meine Söhne. So I lived in sin. Ich lebte in Sünde. So when God gave me this shock experience, als Gott mir diesen Schock versetzt hatte, I said, I have to become a worry-free person. Habe ich mir gesagt, ich muss eine sorgenfreie Person werden. From a guy who was living in anxiety, von einem Mann, der in Angst lebte, finding out that this is living in sin, und herausgefunden hatte, dass das bedeutet, in Sünde zu leben, to a guy who lives a worry-free life, it was a very powerful journey. Zu einem Mann, der ein sorgloses Leben führt, das war eine sehr kraftvolle Veränderung. I can truthfully say, ich kann ganz ehrlich sagen, that I do not worry anymore. Dass ich mir keine Sorgen mehr mache. When there are things and challenges and difficulties in my life, I face them, I handle them, but I don't worry about. Wenn es Dinge, Schwierigkeiten oder Herausforderungen in meinem Leben gibt, stelle ich mich ihnen, aber ich mache mir keine Sorgen. Because at the end of the day, there's no more excuses. You either live in sin or you don't live in sin. Am Ende des Tages gibt es keine Entschuldigungen mehr. Entweder lebt man in Sünde oder nicht. You know, I found out that living in worry is actually has to do with pride. Ich fand heraus, dass sich Sorgen zu machen etwas mit Stolz zu tun hat. You know, when the Lord showed me all of this stuff about worrying and sin and pride, it really woke me up. Als der Herr mir das Ganze über sich zu sorgen, zu sündigen und über Stolz zeigte, hat mich das wirklich wachgerüttelt. Why is it pride? Warum ist das Stolz? Because the Bible promises us, cast your cares upon the Lord, he cares for you. Die Bibel verspricht uns, werft eure Sorgen auf ihn, er wird sich um euch kümmern. So if you think you can take better care of yourself than God can, that's pretty. Wenn du denkst, du kannst besser für dich selber sorgen als Gott, dann ist das ziemlich stolz. You know, once I understood this, I truly had a true heart repentance experience. Sobald ich das verstanden hatte, tat ich wirklich Buße in meinem Herzen. And then I began to do a little research. Ich fing an zu recherchieren. If you do a research, one of the most ridiculous things is to worry. Wenn man recherchiert, ist das Lächerlichste, das man tun kann, sich Sorgen zu machen. Do you know why? Weißt du warum? Because in my research I found something. Weil ich nämlich herausfand, that more than 80% of every single thing that people worry about either never happens or they can't change. Dass über 80% der Dinge, worüber Menschen sich Sorgen machen, entweder nie passieren oder nicht zu enden sind. So if you can't change it, worry is ridiculous. Wenn du nichts daran ändern kannst, dann ist es lächerlich, sich zu sorgen. And if it would never happen, would you worry about worrying is ridiculous too. Wenn es nicht eintrifft, worüber du dich sorgst, dann ist es auch lächerlich, sich zu sorgen. You know, I have to keep reminding us. Ich muss uns daran erinnern, how little we live our lives trusting God. Wie wenig wir in unserem Leben Gott vertrauen. Ah, we lose our cell phone and we already worry. Oh, wir verlieren unser Handy und machen uns Sorgen. Do you know what I've learned? Was habe ich gelernt? Once I decided radically that I will not worry anymore about nothing. Als ich mich entschloss, dass ich mir über nichts mehr Sorgen machen werde, my quality of life has increased, maybe multiplied. Hat sich die Qualität meines Lebens erhöht und multipliziert. The people around me don't have to live through that stress anymore, that they're near a guy who always worries. Menschen um mich herum müssen nicht mehr in diesem Stress leben, dass sie in der Nähe eines Mannes sind, der sich immer Sorgen macht. And most of the things that I used to worry about that didn't resolve himself, now they all resolve. Die meisten der Dinge, worüber ich mich sorgte und die sich nicht von selbst lösen, haben sich jetzt auch gelöst. I'll give you a simple example. Ein einfaches Beispiel. My wife has just recently lost her immigration card for Brazil. Meine Frau verlor vor kurzem ihren Einwanderungsausweis für Brasilien. Now, she had to travel to America. Sie musste nach Amerika verreisen. And without the document, you can go to America because she's American. Ohne diesen Ausweis kann sie nach Amerika ausreisen, sie ist Amerikanerin. But she can't come back to Brazil. Aber sie kann nicht mehr nach Brasilien zurückkommen. So, the trip is coming up. Die Reise näherte sich. While she had to go to America, I was not in Brazil, I was in Europe. Während sie nach Amerika reisen musste, war ich nicht in Brasilien, sondern in Europa. So her husband is not here to help her through the problem. Ihr Ehemann war nicht da, um ihr mit diesem Problem zu helfen. So she's looked everywhere. Sie hatte überall gesucht. She couldn't find it. Sie konnte ihn nicht finden. So what do you do? Was kann man machen? There's not enough time to get a duplicate. Es verblieb zu wenig Zeit, um ein Duplikat machen zu lassen. Looked everywhere and can't find it. Sie hat überall geschaut und konnte ihn nicht finden. That means an important trip to America has to be either canceled or you stay there and get stuck there. Das bedeutet, eine wichtige Reise nach Amerika muss storniert werden oder man fährt und ist vor Ort blockiert. Now, that's a reason to worry. Das ist ein Grund, sich zu sorgen. When she told me, als sie mir das sagte, I said to her, sagte ich zu ihr, don't worry, all is fine. Sorge dich nicht, alles ist gut. I went to my office. Ich ging in mein Büro. And just continued to work. Arbeitete weiter. I said, Holy Spirit. Ich sagte, Heiliger Geist. Where is he? Wo ist er? And he told me where it was. Und er sagte mir, wo er war. So I went down, I got it. I said, here, sweetheart. Ich ging, nahm ihn und sagte, hier ist der Liebling. Where was it? Wo war er? I told her. Ich sagte es ihr. She said, I looked at that place. It was not there. Ich sagte, ich habe dort nachgeschaut. Er war nicht da. Well, maybe it wasn't there, then maybe the angels put it there. Vielleicht war er nicht da, dann haben ihn die Engel dorthin gelegt. Listen to me, if you live a life with Jesus. Hör zu, wenn du ein Leben mit Jesus lebst. Worry is literally not only sin, it's senseless. Sich Sorgen zu machen ist nicht nur Sünde, es ist sinnlos. We live like we have a God who doesn't care. Wir leben so, als hätten wir einen Gott, der sich nicht kümmert. kümmert. We live like we have a Jesus who doesn't even love us. Wir leben, als ob wir einen Jesus hätten, der uns nicht einmal liebt. Do not worry about tomorrow, Jesus told us. Jesus sagte, darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag. Tomorrow has enough of its own trouble. Der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Please, guys, stop sinning. Bitte, Leute, hört auf zu sündigen. Stop excusing why you have a reason to worry. Hört auf, euch zu entschuldigen, warum ihr einen Grund habt, Sorgen zu machen. As a Christian, you don't. Als Christ habt ihr keinen. As a non-Christian, you do. Als Nicht-Christ habt ihr einen. So here's how you fix it. So kannst du es in Ordnung bringen. If you're non-Christian, become a Christian. Wenn du kein Christ bist, dann werde einer. If you're a Christian, confront the lack of trust in your heart and trust Jesus. Wenn du Christ bist, konfrontiere den Mangel an Vertrauen in deinem Herzen und vertraue auf Jesus. And listen to my whole sermon, almost 1 hour. Höre meine Predigt, sie dauert fast eine Stunde. About overcoming anxiety. Zum Thema Angst überwinden. It'll help you. Das wird dir helfen. But at the end of the day, am Ende des Tages, if you worry, you sin. Hast du gesündigt, wenn du dir Sorgen gemacht hast? I used to live in sin, serving Jesus. Ich lebte in Sünde, während ich Jesus gedient hatte. No more. Nicht mehr. It's so peaceful to live a worry-free life. Es ist so friedvoll, ein sorgenfreies Leben zu führen. So wonderful. So wunderbar. Thank you for watching. Danke fürs Zuschauen. Share this with your worrying friends. Teile es mit Freunden, die sich Sorgen machen. And those who don't worry too. Und auch mit denen, die es nicht tun. But we are not worried about it. Aber wir machen uns darüber keine Sorgen. See you guys next time. Bis zum nächsten Mal.